Jetzt eine Deutschland-Premiere, wie man so schön sagt. Das Lied habe ich noch nie und noch niemanden vorgespielt. Sie kämpften entschlossen, trotz Übermacht. Niemals gekniffen in dieser Schlacht. Die Panzer rollten durch den Wüstensand. Und jeder Meter reicht umkämpftes Land. Wüstenfuchs, es war deine Schlacht. Wüstenfuchs, der Kampf bei Tag und Nacht. Wüstenfuchs, die Sonne brannte heiß. Wüstenfuchs, der Sieg um jeden Preis. Die Tage brannten, die Nacht so kalt. Und sie erkannten jeden Hinterhalt. Fern von der Heimat, fern von zu Haus. Trotz Durst und Hunger hielten sie aus. Wüstenfuchs, es war deine Schlacht. Wüstenfuchs, der Kampf bei Tag und Nacht. Wüstenfuchs, die Sonne brannte heiß. Wüstenfuchs, der Sieg um jeden Preis. So viele Schüsse trafen ihr Ziel. Die Geier holten sich den, der fiel. Selbst für die Feinde warst du ein Held und einer der Besten auf dieser Welt. Wüstenfuchs, es war deine Schlacht. Wüstenfuchs, der Kampf bei Tag und Nacht. Wüstenfuchs, die Sonne brannte heiß. Wüstenfuchs, der Sieg um jeden Preis. Wüstenfuchs, es war deine Schlacht. Wüstenfuchs, der Kampf bei Tag und Nacht. Wüstenfuchs, die Sonne brannte heiß. Wüstenfuchs.